Kundgabe 1620. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.09.1940. Stunden der Einsamkeit. Zwangsläufige Trennung von der Welt. Die Stunden der Einsamkeit sind wohl geeignet, den Menschen zum Nachdenken zu veranlassen. Und er soll darum oft die Gelegenheit suchen, allem irdischen Trubel zu entfliehen, um sich inneren Selbstbetrachtungen hinzugeben, die sich segensreich auswirken können. Der Mensch glaubt in seiner Überheblichkeit oft, den Ansprüchen zu genügen, die Gott an seine Erdenkinder stellt. Das heißt, er tut nicht das Geringste, sich geistig zu bilden oder einen höheren Reifegrad zu erzielen, also sein Wesen zu veredeln. Er glaubt, so wie er ist, ist er geschaffen worden von Gott. Und er gibt sich keine Rechenschaft, wie weit ihm selbst die Gestaltung seines Wesens obliegt. Und darüber kann ihm erst Aufklärung werden, so er sich selbst einer kritischen Betrachtung unterzieht, so er sein Handeln und Denken vergleicht mit den Anforderungen Gottes, die er durch seine Gebote der Liebe an den Menschen stellt. Dann wird ihm durch die innere Stimme sein Lebenswandel vorgehalten werden, oder er wird aufmerksam gemacht, wenn sein Handeln und Denken abweicht von dem, was Gott will. Und wieder kommt es darauf an, wie weit er der inneren Stimme Gehör schenkt. Es kommt darauf an, ob er auf Widerspruch eingestellt ist oder die Mahnung derer, die ihm helfen wollen, willig annimmt. Demnach wird er auch sein ferneres Leben einstellen. Er wird entweder bestrebt sein, sich zu veredeln oder auch die innere Stimme zu übertönen versuchen mit Gegenreden, die noch zu sehr das Verlangen nach der Welt zum Ausdruck bringen. Denn der Mensch, der noch so der Welt anhangt, nimmt es nicht genau mit der Erfüllung der göttlichen Gebote, um sich irdischen Vorteil zu sichern. Und so wird der irdisch gesinnte Mensch auch nicht gewillt sein, oft in die Einsamkeit zu gehen. Das heißt, seine Seele sehnt nicht Stunden innerlicher Beschaulichkeit herbei, sondern sucht sich zu betäuben und die innere Stimme zu übertönen durch den Trubel der Welt. Und es ist eine Gnade Gottes, so er solchen Menschen zwangsweise in Lagen bringt, wo er der Einsamkeit ausgesetzt ist. Es kann zwar auch das Verlangen nach der Welt in jenen Menschen mit verstärkter Kraft auftreten und ihm solche Einsamkeit keinerlei Nutzen bringen für seine Seele. Oft aber auch kommt der Mensch zur Erkenntnis seines nutzlosen Lebenswandels und kehrt als ein anderer Mensch in das Weltleben zurück. Die innere Besinnlichkeit hat ihm Erkenntnis gebracht, dass sein bisheriges Denken und Handeln nicht das Rechte war. Und er sucht, sich und sein Wesen zu ändern und dem Innenleben mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden, was ihm auch gelingen wird, wenn sein Streben ernst ist, das heißt, sein Wille dem rechten Denken zugewendet bleibt. Und so kann oft ein scheinbares Übel, eine zwangsläufige Trennung von der Welt, sich äußerst segensreich auswirken. Denn so die Erdenwelt dem Menschen ferngerückt ist, kann die geistige Welt ihm näher treten. Wo irdische Ablenkungen nicht des Menschen Denken beeinflussen, können jenseitige Kräfte nun wirken und in Form von Gedanken dem Menschen Aufklärung geben über den eigentlichen Sinn und Zweck des Lebens. Und es kann der Erfolg in geistiger Beziehung den Menschen vollauf entschädigen dafür, was an irdischen Freuden ihm versagt blieb. Amen.